Bäcker! Na, endlich. Guten Tag, Citoyen Generalkommissar. Setzen Sie sich. Sie auch, Dürer. Danke. Meine Vorlage. Sie wollen mehr Geld. Das ist der Kern. Ach, das ist nicht sehr einfallsreich, finden Sie nicht. Statt sich etwas auszudenken, erhöhen Sie einfach die Prämie auf seinen Kopf. Für Geld bekommt man zwar alles, auch den Schinderhannes. Und warum hat es bisher nicht funktioniert? Man hat den Kopflohn erhöht und gerade das will ich nicht. Ich brauche das Geld für die kleinen Gauner, die nicht in seiner unmittelbaren Nähe sind, aber indirekt mitmachen, die immer etwas wissen. Nichts Genaues, aber was der Wahrheit nahe kommt. Ich will sein Umfeld beeinflussen. Das klingt nicht übel. Dürer, veranlassen Sie das? Da ist noch etwas. Es gibt da oben eine Art Privatdetektiv. Er will den Schinderhannes auf eigene Faust fangen. Er gibt sich als Holzhändler aus, residiert im Lauschieder Hof. Holzhändler? Holz, das ist nicht übel. Ich hab's ja gesagt. Kauft ganze Wälder auf, im Auftrag einer Rotterdamer Reederei angeblich. Lässt sich Förster, Sägewerksbesitzer und Fuhrunternehmer vorführen. Angeblich will er ihnen Holz abkaufen, tatsächlich fragt er sie nach Bückler aus. Und weiß Bückler davon? Natürlich. Die ganze Bande amüsiert sich über einen Holzhändler, der nicht weiß, dass es auf dem ganzen Hunsrück kein Holz mehr zu kaufen gibt, seit die Grande Nation über uns wacht und alles abgeholzt hat. Entschuldigen Sie. Die Förster, Fuhrunternehmer und Sägewerksbesitzer, die der Lauschieder Wirt ihm vorführt, sind natürlich alles Leute von Bückler. Aber nicht er horcht sie aus, sondern sie horchen ihn aus. Sie erzählen ihm Schinderhannes-Anekdoten, er ihnen Details aus dem Erdtaler Hof hier. Ach, entschuldigen Sie, ist einfach zu komisch. Naja, viel weiß er ja nicht. Er stört. Das bringt alles durcheinander. So etwas ist Bückler noch nicht passiert. Das ist eine ungewohnte Situation. Vielleicht macht er einen Fehler? Pfeifen Sie den jungen Mann zurück. Ich? Ich kenne ihn gar nicht. Aber verstehen Sie, je amateurhafter sich der angebliche Holzhändler gibt, desto sicherer glaubt sich Bückler. Vielleicht will er sich diesen Holzhändler selbst einmal ansehen? Wie Sie wollen. Aber ich garantiere für nichts. Guten Tag, Kommissar Becker. Das ist ein riskantes Spiel, das der junge Mann da oben treibt. Warten wir doch einfach mal ab. Ein Mensch als Köder. Ist das christlich, Herr Pastor? Sie müssen mich nicht immer an meine geistliche Vergangenheit erinnern, Dürer. Gar nicht so einfach, Ordnung in die vielen Angebote zu bringen. Was Standort, Qualität und Menge betrifft. Außerdem sind Faktoren zu berücksichtigen wie leichte oder schwierige Erreichbarkeit. Entfernungen zur nächsten Sägemühle, Transportprobleme. Entschuldigung, ich muss mal hier. Das alles ist außerdem in ein günstiges Verhältnis zu setzen. Denn natürlich ist Rotterdam daran gelegen, den Kostenfaktor Transport zu gewinnen, wie möglich zu halten. Es schneit schon wieder. Fingerhut, Schuhhut. Kennst du das? Das haben wir mal als Kinder gespielt. Alle standen auf einem Leiterwagen und einer musste durch die Sprossen hindurch einen Schuh oder einen Fuß berühren. Dann rief er, Fingerhut, Schuhgut. Man musste springen, wegspringen von der Hand, die durch die Sprossen schnellte. Gefällt es dir hier? Im Frühjahr, wenn das Wetter besser ist, gehe ich. Bleibt ihr noch lange? Mit dem Holz, das ihr bestellt habt, könnte man doch eine ganze Flotte bauen. Wie kommst du denn darauf? Woher willst du wissen? Psst. Du willst doch was sagen. Gar nichts, Herr. Gute Nacht. Ich renne gegen eine Wand. Sie zucken die Achseln und grinsen. Niemand hat ihn gesehen in den letzten Monaten. Oder kennt jemanden, der ihn gesehen hatte? Oder hat auch nur von einem gehört, der ihn gesehen haben könnte? Ich habe es mit Versprechungen versucht. Und dann ziemlich unverblümt mit Geld! Das Ergebnis war immer dasselbe. Ihre Zahnstummel, ihre Geschwüre, ihre Lumpen, ihr Dreck. Ihre Hände, krumm gearbeitet, hornig, verwachsen. Schwarz von der eingewachsenen Erde ihrer Äcker. Was meint der heimliche Triumph in ihren Stimmen, wenn sie von ihrem Schinderhannes sprechen? Triumph vorüber. Gegenüber wem? Und wieso für sie? Ach, es ist ja nichts dahinter! Ohnmacht, weiter nichts. Sie erschuften ihren Herrn den Zähnen und sie treiben ihn für sie ein. Sie verhungern dabei. Und es sind ihresgleichen, die ihnen auch noch das letzte Stück Brot wegnehmen. Sie bauen die Gefängnisse, in die man sie wirft. Die Galgen, an die man sie hängt, die Galeeren, an die man sie schmiedet. Was geht das dich an? Eduard Veit, Baron von Falk. Fingerhut. Schuhgut.